Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 1 Uhr mit Chris Berdrow. Aus der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina kommt Kritik an der Bundesregierung. Der schleppende Corona-Impfstart zeige ein grobes Versagen der Verantwortlichen, sagte Leopoldina-Mitglied Frauke Zipp der Zeitung Die Welt. Sie fragt, warum man im Sommer nicht viel mehr Impfstoff auf Risiko bestellt habe. Der Münchner Virologe Sutter sagte der Süddeutschen Zeitung, man habe im Sommer noch nicht wissen können, welcher Impfstoff sich als wirksam erweise. Es sei deshalb richtig gewesen, sich mehrere Optionen zu sichern. Frankreich verschärft heute seine Corona-Maßnahmen. In besonders betroffenen Landesteilen, vor allem im Osten und Südosten, gilt die Ausgangssperre nicht erst ab 20, sondern schon ab 18 Uhr. Unterdessen hat Innenminister Darmanin eine Krisensitzung wegen einer illegalen Silvester-Rave-Party in der Bretagne einberufen. 2500 junge Menschen feiern in einer Kleinstadt nahe Rennes, ohne sich um Corona-Auflagen zu kümmern. Rund 150 Polizisten sind im Einsatz. Einige von ihnen wurden durch Stein- und Flaschenwürfe verletzt. 2 Tage nach einem Erdrutsch in Norwegen haben Rettungskräfte einen Mann tot geborgen. Die Suche nach Vermissten in der Kleinstadt nordöstlich von Oslo geht auch heute Nacht mit Hubschraubern und Drohnen weiter. Norwegische und schwedische Rettungskräfte hatten gestern das betroffene Gebiet erstmals länger betreten. Bisher war der Einsatz fast ausschließlich aus der Luft möglich, da die Erde weiterhin in Bewegung war. Eine Person konnte nur noch tot geborgen werden, 7 Erwachsene und 2 Kinder werden vermisst. Sobald es wieder hell ist, sollen die Rettungskräfte erneut zu Fuß in das betroffene Gebiet vordringen. Die Suche ist gefährlich, da mehrere Häuser an der Abbruchkante stehen und in die Tiefe stürzen könnten. Sophie Donges, Stockholm. In der Innenstadt von Brüssel ist ein Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde eingeführt worden. Die Geschwindigkeitsbegrenzung sei der Beginn einer Verkehrswende in der belgischen Hauptstadt, sagte Verkehrsministerin Van den Brandt. Das Limit gilt in der gesamten Innenstadt mit nur wenigen Ausnahmen für einige große Verkehrsachsen. Einheimische und Touristen müssten sich auf mehr Kontrollen einstellen. Der Iran plant weitere Verstöße gegen das internationale Atomabkommen. Nach Angaben der internationalen Atomaufsicht hat die iranische Regierung angekündigt, Uran bis zu einem Grad von 20% anzureichern, so hoch wie vor dem Abschluss des Abkommens. Der Pakt hat die maximale Anreicherung auf knapp 3,7% begrenzt. Das Wetter in Deutschland überwiegend bewölkt, lokal Nebel, im Norden örtlich Schauer. Die Tiefstwerte +3 bis -7 Grad. Tagsüber häufig grau, im Norden einige Schauer. In der Mitte und rund um die Mittelgebirge teils aufgelockert bei -3 bis +4 Grad. 1:03 Uhr. Was da los auf den Straßen? Nix. Die junge Nacht der ARD. Hallo am 2.1.2021, sagt Fritz Schäfer. Und eigentlich muss ich hier, ich muss jetzt mal ganz andere Musik anmachen. Die klingt viel zu modern und zu neu. Ja, das ist besser. Schön gediegen hier, entspannt und einfach alt. Alte Musik passt viel besser zu dem, was als nächstes kommt hier, nämlich auch alte Musik aus dem Jahr 2020. Komplett alter Hut. Der Sommerhit 2020, das waren noch Zeiten Robin Schulz und Wes mit Alané. I'm not afraid. Die junge Nacht mit Fritz Schäfer. Have it all, rip the memories off the wall. All the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were. They meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heartbreak. Never gonna feeling lost, always me that pays the cost. I should never trust so easily. You lied to me, lied to me. Then left with my heart round your chest. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. It's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heartbreak. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love will fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds leave with you. Never gonna move in dark ways, baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love won't fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always do. Die junge Nacht. What? You could travel the world, but no. turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay, just like I love LA. Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything. Homeboys banging out, all that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis, no weenies, just the king and the queenie. Katie, my lady, look at here, baby. I'm all up on you, cause you representing California. Featuring Snoop Dogg, California Girls. In der jungen Nacht, 1.13 Uhr und zwei Warnmeldungen. Vorsicht auf der A7 Würzburg Richtung Fulda zwischen Bad Brückenau, Volkers und Fuldaer Dreieck ist eine ungesicherte Unfallstelle. Und hier dann noch die A1. Da Vorsicht, Dortmund Richtung Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Ach ja, 2021, das war positiv formuliert. 2021 sei schon. Ich bin schon voll im Modus. Ich meine natürlich 2020, dieses alte Jahr, das hinter uns liegt. Das war positiv formuliert das verrückteste Jahr, das wir wahrscheinlich irgendwie bisher so erlebt haben. Hier, geplanter Familienurlaub oder Partyurlaub mit Freunden ist geplatzt. Die Festivals, auf die man sich schon ein Jahr vorher gefreut hat, die haben nicht stattgefunden. Weihnachten und Silvester gab es nicht mit Oma und Opa und den alten Tanten und Onkels, sondern nur im kleinen Rahmen. Sind wir mal ehrlich, wir können es ja jetzt auch alle eigentlich nicht mehr abwarten, bis es endlich wieder ein bisschen mehr Normalität gibt in unser aller Leben und wir wieder die Sau aber auch richtig herauslassen können. Wir hatten hier letztens Joris im Interview. Joris, das ist zur Erinnerung der hier. Der Song heißt Home Again. Joris zusammen mit Lotte. Und der Joris, der ist definitiv heiß auf die nächsten Konzerte und Festivalsommer. Der hat auch richtig Bock auf 2021 und vielleicht ein bisschen mehr Normalität. Ob der Festival- und Konzertsommer 2021 schon stattfindet, das weiß man natürlich nicht. Er kann es jedenfalls nicht abwarten, der Joris, bis es wieder losgeht. Ich glaube, es ist sau wichtig, dass da echt endlich was passiert. Ich meine, diesen Sommer gab es schon viele tolle Ideen, wie man irgendwie Corona-konform, ich erinnere mich an 1Live in Essen, an ein schönes Konzert, wie man da irgendwie Konzerte stattfinden lassen kann. Und es ist so wichtig, dass es das auch unbedingt wieder gibt, weil ich glaube, die Menschen vereinsamen sonst so. Und ich glaube, auch 1Live braucht wieder neue Konzerte, die sie live ausstrahlen können. Und die junge Nacht auch, würde ich sagen. Freunde, 2021, das wird natürlich immer noch kein normales Jahr, muss man auch mal so sagen. Aber ein Konzert- und Festivalsommer, wie gesagt, den kann man doch irgendwie mit Abstand und guter Musik und guten Leuten immer noch hinkriegen. Wir bleiben da dran, Joris, auch für dich, der du dir das wünschst. Und spielen jetzt hier einfach mal diesen Song, den wir gerade schon im Hintergrund gehört haben. In voller Länge, in der jungen Nacht, Home Again, Joris zusammen mit Lotte. Wollte mal weg, konnt nie lange bleiben, lief's perfekt. Fing ich an zu zweifeln und zu Hause war ein unbekannter Ort. Liegt's an ihr? Ich fahr durch leere Straßen, denk an sie. Der ganze Rest soll warten und ich merke, ich komm gern zu ihr zurück. Ich schließ die Tür auf, wieder viel zu spät. Sie schläft schon, doch auf dem Zettel steht Home again. Und draußen fällt der erste Schnee. Ich leg mich zu dir. Ich bleib hier. ich, ich bleib hier. Wenn der Schnee nicht mehr fällt, bist es du, die mich dann hält. Wenn der Schnee nicht mehr fällt, sag, dass du mich trotzdem hältst. Wenn der Schnee nicht mehr fällt, bist es du, die mich dann hält. Wenn der Schnee nicht mehr fällt, sag, dass du mich trotzdem hältst. Home again. Und draußen fällt der erste Schnee. Ich leg mich zu dir. Arizona Service. Roxanne in der jungen Nacht, 1.21 Uhr. Und hier ist noch eine Warnmeldung. Vorsicht auf der A43 Recklinghausen-Münster zwischen Nottuln und Senden ist eine ungesicherte Unfallstelle. Die junge Nacht mit Fritz Schäfer. You keep my hands on myself. Yeah.

And then I picture all the perfect that we lived, till I cut the strings on your tiny violin. My mind's got a mind of its own right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. In der jungen Nacht, 1.37 Uhr ist es jetzt. Miriam, 32, aus Köln, ist seit 5 Jahren Krankenpflegerin auf einer Intensivstation. Und sie hat die Woche hier erzählt, Maskenverweigerer und Leute, die im Pulk zusammenstehen und Silvester feiern, da hat sie kein Verständnis mehr für. Das ist ja mittlerweile ein leidiges Thema. Und ich glaube, mittlerweile sind wir alle nur noch genervt, dass sich die meisten Menschen einfach nicht dran halten können. Für viele gibt es immer noch kein Corona. Das merken wir selber auch auf der Arbeit, dass die Leute sagen, das gibt's doch überhaupt nicht. Was nach einem Jahr natürlich maximal unverständlich ist für uns. Wir sind am Limit und das wäre natürlich anders, wenn es weniger Corona-Fälle geben würde. Aber es werden bei euch Leute eingeliefert, die sagen, Corona gibt's nicht. Das habe ich jetzt wirklich richtig verstanden? Erst wieder über Weihnachten gehabt. Jemanden, der keine Luft mehr bekommen hat, ist die ältere Generation, der sagt, aber das ist kein Corona, das ist eine normale Grippe und das gibt's doch gar nicht. Sagst du da noch was zu? Das haben wir aufgegeben. Da mischen wir uns da nicht mehr ein. Wir behandeln die Leute, wir passen dann mehr auf uns auf, weiterhin, dass wir uns gut schützen. Die verstehen es nicht, aber das geht mittlerweile an dem einen Ohr rein und an dem anderen wieder raus. Ja, das ist wahrscheinlich auch die einzige Strategie, die man da fahren kann. Miriam ist Intensivpflegerin in Köln, sagt, sie hat das ganze Jahr so viel gearbeitet wie noch nie 2020 und sie wünscht sich, dass das in 2021 vielleicht mal wieder anders wird. Yeah. der ARD. True. Ihr hört die junge Nacht und ich will mal allen hier sagen, die sich keine Vorsätze machen oder Ziele fürs neue Jahr, fühlt euch nicht schlecht, das ist voll okay. Hier, ein bisschen anders sieht's allerdings bei ihm hier aus, Joel Corey. Joel Corey, DJ und Producer aus London, hat uns erzählt, dass er sich Ziele für 2021 gesetzt hat, zum Beispiel mit wem er gerne mal einen Track machen würde. Oh, I'm gonna have to say Ed Sheeran. Da muss ich wohl Ed Sheeran sagen. Also ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass das irgendwann mal passiert, aber ich bin ein riesen Ed Sheeran-Fan und er hat noch nie einen richtigen Dance-Track released. Das wäre doch der Hammer, seine Stimme auf einem Dance-Track. Ja, stimmt, eigentlich eine gute Idee. Aber hey, hier, Joel, einfach mal dran glauben, klappt bestimmt oder auch nicht. Für den Fall hast du ja noch was im Kopf, ne? Neben Ed Sheeran. My actual realistic goals for next year would, meine etwas realistischeren Ziele. Fingers crossed, dass wir nächstes Jahr wieder auf Tour gehen. Ich möchte auf den größten Festivals spielen und die ganze Welt bereisen. Ich lege auf, seit ich 14 bin und jetzt hoffe ich einfach, dass mich meine Musik auf die größten Festivals bringt, denn das ist mein Traum. That's my big dream. Ja, dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass nicht 2021 hier die Vorsätze macht, so wie 2020 es sich rausgenommen hat. Nee, dass wir selber unsere Vorsätze einfach machen und auch durchsetzen können nachher, damit der ganze Corona-Bums dann auch schnell vorbei ist und wir was haben, worauf wir uns konzentrieren können. Freunde, jetzt hier Coldplay, A Sky Full of Stars.